SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt. Frau von Tausig war schön und nicht mehr jung. Tochter eines Stationschefs, Witwe von einem jung verstorbenen Rittmeister namens Eichberg, hatte sie vor einigen Jahren einen frisch geadelten Herrn Tausig geheiratet, einen reichen und kranken Fabrikanten. Er litt an leichtem, sogenannten zirkulärem Irrsein. Seine Anfälle kehrten regelmäßig jedes halbe Jahr wieder. Wochenlang vorher fühlte er sie nahen und er fuhr in jene Anstalt am Bodensee, in der verwöhnte Irrsinnige aus reichen Häusern behutsam und kostspielig behandelt wurden und die Irrenwärter zärtlich waren wie Hebammen. Kurz vor einem seiner Anfälle und auf den Rat eines jener windigen und mondänen Ärzte, die ihren Patienten seelische Emotionen ebenso leichtfertig verschreiben wie altertümliche Hausärzte Rhabarber und Rizinus, hatte Herr von Tausig die Witwe von seinem Freund Eichberg geheiratet. Tausig erlebte zwar eine seelische Emotion, aber sein Anfall kam auch schneller und heftiger. Seine Frau hatte während ihrer kurzen Ehe mit Herrn von Eichberg viele Freunde gewonnen und nach dem Tode ihres Mannes ein paar herzliche Heiratsanträge zurückgewiesen. Von ihren Ehebrüchen schwieg man aus purer Hochschätzung. Die Zeit war damals strenge, wie man weiß, aber sie erkannte Ausnahmen an und liebte sie sogar. Es war einer jener wenigen aristokratischen Grundsätze, denen zufolge einfache Bürger Menschen zweiter Klasse waren, aber der und jener bürgerliche Offizier Leibadjutant des Kaisers wurde. Die Juden auf höhere Auszeichnungen keinen Anspruch erheben konnten, aber einzelne Juden geadelt wurden und Freunde von Erzherzögen. Die Frauen in einer überlieferten Moral lebten, aber diese und jene Frau lieben durfte wie ein Kavallerieoffizier. Es waren jene Grundsätze, die man heute Verlogene nennt, weil wir so viel unerbittlicher sind. Unerbittlich, ehrlich und humorlos. Der einzige unter den intimen Freunden der Witwe, der ihr keinen Heiratsantrag gemacht hatte, war Schunjitzki. Die Welt, in der es sich noch lohnte zu leben, war zum Untergang verurteilt. Die Welt, die ihr folgen sollte, verdiente keinen anständigen Bewohner mehr. Es hatte also keinen Sinn, dauerhaft zu lieben, zu heiraten und etwa Nachkommen zu zeugen. Mit seinen traurigen, blassblauen, etwas hervortretenden Augen sah Schunjitzki die Witwe an und sagte: »Entschuldige, dass ich dich nicht heiraten möchte.« Mit diesen Worten beendete er seinen Kondolenzbesuch. Die Witwe heiratete also den irrsinnigen Tausig. Sie brauchte Geld und er war bequemer als ein Kind. Sie liebte die Zeiten, in denen ihr Mann krank war. Aber das Alter nahte mit grausamen und lautlosen Schritten und manchmal in tückischen Verkleidungen. Ihr Herz aber war das Herz eines 16-jährigen Mädchens. Jeder junge Mann, den Frau von Tausig in ihre Arme nahm, war der lang ersehnte Gast. Er blieb leider nur im Vorzimmer stehen. Sie lebte ja gar nicht. Sie wartete ja nur. Einen nach dem anderen sah sie davongehen, mit bekümmerten, ungesättigten und verbitterten Augen. Allmählich gewöhnte sie sich daran, Männer kommen und gehen zu sehen. Sie schätzte den Leutnant Trotta ab. »Er sieht alt aus für seine Jahre«, dachte sie. »Er hat traurige Dinge erlebt, aber er ist nicht an ihnen klug geworden. Er liebt nicht leidenschaftlich, aber vielleicht auch nicht flüchtig. Er ist bereits so unglücklich, dass man ihn höchstens nur noch glücklich machen kann.« Am nächsten Morgen erhielt Trotta 3 Tage Urlaub in Familienangelegenheiten. Um 1 Uhr nachmittags verabschiedete er sich von den Kameraden im Speisesaal. Er stieg mit Frau Tausig, beneidet und umjubelt, in ein Coupé erster Klasse, für das er allerdings einen Zuschlag gezahlt hatte. Als die Nacht einbrach, bekam er Angst wie ein Kind vor der Dunkelheit. Und er verließ das Coupé, um zu rauchen. Das heißt, unter dem Vorwand, rauchen zu müssen. »Rauchen? Dürfen Sie auch hier?« sagte die Frau überraschend, ja erschreckend, aus der Dunkelheit. Sie schlief also noch immer nicht. »Die Brücken«, sagte die Frau, »ich habe Angst, sie stürzen ein.« »Ja«, dachte der Leutnant, »sie sollen nur einstürzen. Er hatte lediglich zwischen einem plötzlichen Unglück und einem langsam heranschleichenden zu wählen. Er saß reglos der Frau gegenüber, sah die Lichter der vorüberhuschenden Stationen sekundenlang das Abteil erhellen und das bleiche Angesicht der Frau Tausig noch blasser werden. Er konnte kein Wort hervorbringen. Er stellte sich vor, dass er sie küssen müsse, statt etwas zu sagen. Er verschob den fälligen Kuss immer wieder. Nach der nächsten Station, sagte er sich. Auf einmal streckte die Frau ihre Hand aus, suchte nach dem Riegel an der Coupé-Tür, fand ihn und ließ ihn einschnappen, und Trotta beugte sich über ihre Hand. Frau von Tausig hieß Valerie mit Vornamen. Man nannte sie mit der landesüblichen Abkürzung Walli. Dieser Name, ihr zugeflüstert in allen zärtlichen Stunden, klang in jeder zärtlichen Stunde ganz neu. Eben taufte sie wieder dieser junge Mann. Sie war ein Kind und frisch wie der Name. Dennoch machte sie jetzt aus Gewohnheit die wehmütige Feststellung, dass sie viel älter sei als er. Eine Bemerkung, die sie jungen Männern gegenüber immer wagte. Gewissermaßen eine tollkühne Vorsicht. Übrigens eröffnete diese Bemerkung eine neue Reihe von Liebkosungen. Alle zärtlichen Worte, die ihr geläufig waren und die sie dem und jenem schon geschenkt hatte, holte sie wieder hervor. Jetzt kam, wie gut kannte sie leider die Reihenfolge, die ständig gleichlautende Bitte des Mannes, nicht vom Alter und von der Zeit zu reden. Sie wusste, wie wenig diese Bitten bedeuteten, und sie glaubte ihnen. Sie wartete. Aber der Leutnant Trotta schwieg. Ein verstockter junger Mann. Sie hatte Angst, das Schweigen sei ein Urteil, und sie begann vorsichtig: »Was glaubst, um wie viel älter ich bin als du?« Er war ratlos. Darauf antwortete man nicht. Es ging ihn auch gar nichts an. »Ich könnte ja deine Mutter sein«, flüsterte die Frau. »Rat mal, wie alt ich bin.« »Ich weiß nicht«, sagte der Unglückliche. 41, sagte Frau Walli. Sie war erst vor einem Monat 42 geworden. Aber manchen Frauen verbietet die Natur selbst, die Wahrheit zu sagen. Die Natur, die sie davor behütet, älter zu werden. Frau von Tausig wäre vielleicht zu stolz gewesen, ganze 3 Jahre zu unterschlagen. Aber der Wahrheit ein einziges, armseliges Jahr zu stehlen, war noch kein Diebstahl an der Wahrheit. »Du lügst«, sagte er endlich, sehr grob aus Höflichkeit, und sie umarmte ihn in einer neuen, aufrauschenden Welle aus Dankbarkeit. Die weißen Lichter der Stationen rannen am Fenster vorbei, erleuchteten das Coupé, belichteten ihr weißes Angesicht und schienen ihre Schultern noch einmal zu entblößen. Der Leutnant lag an ihrer Brust wie ein Kind. Mein Kind«, wiederholte sie. Sie hatte keine Angst mehr vor dem Alter. Ja, zum ersten Mal segnete sie die Jahre, die sie von dem Leutnant schieden. Als der Morgen, ein strahlender, frühsommerlicher Morgen, durch die dahinschießenden Coupé-Fenster brach, zeigte sie dem Leutnant furchtlos das noch nicht für den Tag gerüstete Angesicht. Sie rechnete allerdings ein bisschen mit der Morgenröte, denn zufällig lag der Osten vor dem Fenster, an dem sie saß. Dem Leutnant Trotta erschien die Welt verändert. Infolgedessen stellte er fest, dass er soeben die Liebe kennengelernt habe. Das heißt, die Verwirklichung seiner Vorstellungen von der Liebe. In Wirklichkeit war er nur dankbar, ein gesättigtes Kind. »In Wien bleiben wir zusammen, nicht? Liebes Kind«, dachte sie fortwährend. Sie sah ihn an, von mütterlichem Stolz erfüllt, als hätte sie ein Verdienst an den Tugenden, die er nicht besaß und die sie ihm zuschrieb, wie eine Mutter. Eine unendliche Reihe kleiner Feste bereitete sie vor. Es fügte sich gut, dass sie zu Fronleichnam eintrafen. Sie wird 2 Plätze auf der Tribüne beschaffen. Sie wird mit ihm den bunten Zug genießen, den sie liebte, wie ihn damals alle österreichischen Frauen jedes Standes liebten. Sie beschaffte Plätze auf der Tribüne. In Karl Josef standen die alten kindischen und heldischen Träume auf, die ihn zu Hause in den Ferien auf dem väterlichen Balkon bei den Klängen des Radetzky-Marsches erfüllt und beglückt hatten. Es leuchteten die lichtblauen Hosen der Infanterie, wie der leibhaftige Ernst der ballistischen Wissenschaft zogen die kaffeebraunen Artilleristen vorbei, die blutroten Feze auf den Köpfen der hellblauen Bosniaken brannten in der Sonne wie kleine Freudenfeuerchen, angezündet vom Islam zu Ehren seiner apostolischen Majestät. In den schwarzen lackierten Karossen saßen die goldgezierten Ritter des Vlieses und die schwarzen rotbäckigen Gemeinderäte. Nach ihnen wehten wie majestätische Stürme, die ihre Leidenschaft in der Nähe des Kaisers zügeln, die Rosshaarbüsche der Leibgarde-Infanterie einher. Schließlich erhob sich vom schmetternden Generalmarsch vorbereitet der Kaiser und königliche Gesang des irdischen, aber immerhin apostolischen Armee-Cherubim. Gott erhalte, Gott beschütze über die stehende Volksmenge, die marschierenden Soldaten, die sachte trabenden Rösser und die lautlos rollenden Wagen. Es schwebte über allen Köpfen ein Himmel aus Melodie, ein Baldachin aus schwarz-gelben Tönen. Und das Herz des Leutnants stand still und klopfte heftig zu gleicher Zeit, eine medizinische Absonderlichkeit. Zwischen den langsamen Klängen der Hymne flogen die Hochrufe auf, wie weiße Fähnchen zwischen großen wappenbemalten Bannern. Der Lipizzaner Schimmel kam tänzelnd einher mit der majestätischen Koketterie der berühmten Lipizzaner Pferde, die im kaiserlich-königlichen Gestüt ihre Ausbildung genossen. Ihm folgte das Hufgetrappel der Halbschwadron Dragoner, ein zierlicher Paradedonner. Die schwarz-goldenen Helme blitzten in der Sonne, die Rufe der hellen Fanfaren ertönten, Stimmen fröhlicher Mahner. Habt Acht, der alte Kaiser naht. Und der Kaiser kam. 8 blütenweiße Schimmel zogen seinen Wagen, und auf den Schimmeln in goldbestickten schwarzen Röcken und mit weißen Perücken ritten die Lakaien. Sie sahen aus wie Götter, und sie waren nur Diener von Halbgöttern. Zu beiden Seiten des Wagens standen je 2 ungarische Leibgarden mit gelbschwarzen Pantherfellen über der Schulter. Sie erinnerten an die Wächter der Mauern von Jerusalem, der heiligen Stadt, deren König der Kaiser Franz Josef war. Der Kaiser trug einen schneeweißen Rock, den man von allen Bildern der Monarchie kannte, und einen mächtigen grünen Papageienfederstrauß über dem Hut. Sachte im Wind wehten die Federn. Der Kaiser lächelte nach allen Seiten. Auf seinem alten Angesicht lag das Lächeln wie eine kleine Sonne, die er selbst geschaffen hatte. Vom Stephansdom dröhnten die Glocken, die Grüße der römischen Kirche entboten dem römischen Kaiser deutscher Nation. Der alte Kaiser stieg vom Wagen mit jenem elastischen Schritt, den alle Zeitungen rühmten, und ging in die Kirche wie ein einfacher Mann. Zu Fuß ging er in die Kirche, der römische Kaiser deutscher Nation, umdröhnt von den Glocken. Kein Leutnant der Kaiser- und königlichen Armee hätte dieser Zeremonie gleichgültig zusehen können. Und Karl Josef war einer der empfindlichsten. Er sah den goldenen Glanz, den die Prozession verströmte, und er hörte nicht den düsteren Flügelschlag der Geier, denn über dem Doppeladler der Habsburger kreisten sie schon, die Geier, seine brüderlichen Feinde. Nein, die Welt ging nicht unter, wie Schonjitzky gesagt hatte. Man sah mit eigenen Augen, wie sie lebte. Über die breite Ringstraße zogen die Bewohner dieser Stadt, fröhliche Untertanen der apostolischen Majestät, alles Leute aus seinem Hofgesinde. Die ganze Stadt war nur ein riesengroßer Burghof. Und es war auch in der Tat, als begänne sein Leben. Er lernte Wein trinken, wie er an der Grenze den 90-Grädigen getrunken hatte. Er aß mit der Frau in jenem berühmten Speisehaus, dessen Wirtin würdig war wie eine Kaiserin, dessen Raum heiter und andächtig war wie ein Tempel, nobel wie ein Schloss und friedlich wie eine Hütte. Hier aßen an angestammten Tischen die Exzellenzen, und die Kellner, die sie bedienten, sahen aus wie ihresgleichen, so dass es beinahe war, als wechselten Gäste und Kellner in einem bestimmten Turnus miteinander ab. Und jeder kannte jeden beim Vornamen wie ein Bruder den anderen, aber sie grüßten einander wie ein Fürst den andern. Man kannte die Jungen und die Alten, die guten Reiter und die Schlechten, die Galanten und die Spieler, die Flotten, die Ehrgeizigen, die Günstlinge, die Erben einer uralten, durch die Überlieferung geheiligten, sprichwörtlichen und allseits verehrten Dummheit und auch die Klugen, die morgen an die Macht kommen sollten. Man hörte nur ein zartes Geräusch wohlerzogener Gabeln und Löffel und an den Tischen jenes lächelnde Geflüster der Essenden, das lediglich der Angesprochene hört und das der kundige Nachbar ohnehin errät. Von den weißen Tischtüchern kam ein friedlicher Glanz, durch die hohen verhangenen Fenster strömte ein verschwiegener Tag, aus den Flaschen rann der Wein mit zärtlichem Gurren, und wer einen Kellner rufen wollte, brauchte nur die Augen zu erheben, denn man vernahm in dieser gesitteten Stille den Aufschlag eines Augenlides wie anderswo einen Ruf. Ja, so begann das, was er das Leben nannte und was zu jener Zeit vielleicht auch das Leben war. Die Fahrt im glatten Wagen zwischen den dichten Gerüchen des gereiften Frühlings an der Seite einer Frau, von der man geliebt wurde. Jeder ihrer zärtlichen Blicke schien ihm seine junge Überzeugung zu rechtfertigen, dass er ein ausgezeichneter Mann sei, von vielen Tugenden und sogar ein famoser Offizier, in dem Sinne, in dem man innerhalb der Armee diese Bezeichnung anwandte. Er erinnerte sich, dass er fast sein ganzes Leben traurig gewesen war, scheu, man konnte sagen, verbittert, aber so, wie er sich jetzt zu kennen glaubte, begriff er nicht mehr, warum er traurig, scheu und verbittert gewesen war. Der Tod in der Nähe hatte ihn erschreckt, aber auch aus den wehmütigen Gedanken, die er jetzt Katharina und Max Demand nachsandte, bezog er noch einen Genuss. Er hatte seiner Meinung nach Hartes durchgemacht. Er verdiente die zärtlichen Blicke einer schönen Frau. Er sah sie von Zeit zu Zeit dennoch ein wenig ängstlich an. War es nicht eine Laune von ihr, ihn mitzunehmen wie einen Knaben und ihm ein paar gute Tage zu bereiten? Das konnte man sich nicht gefallen lassen. Er war, wie es bereits feststand, ein ganz famoser Mensch, und wer ihn liebte, musste ihn ganz lieben, ehrlich und bis in den Tod, wie die arme Katharina. Und wer weiß, wie viele Männer dieser schönen Frau einfielen, während sie ihn ganz allein zu lieben glaubte oder zu lieben vorgab. War er eifersüchtig? Gewiss, er war eifersüchtig und auch ohnmächtig, wie ihm gleich darauf einfiel. Eifersüchtig und ohne jedes Mittel hier zu bleiben oder mit der Frau weiterzufahren, sie zu behalten, solange ihm beliebte, und sie zu erforschen und sie zu gewinnen. Ja, er war ein kleiner, armer Leutnant mit 50 Kronen monatlicher Rente vom Vater, und er hatte Schulden. »Spielt ihr in eurer Garnison?« fragte Frau von Tausig plötzlich. »Die Kameraden«, sagte er, »Hauptmann Wagner zum Beispiel, er verliert enorm. Und du?« »Gar nicht«, sagte der Leutnant. Er wusste in diesem Augenblick, auf welche Weise man mächtig werden konnte. Er empörte sich gegen sein mäßiges Geschick. Er wünschte sich ein glanzvolles. Wenn er Staatsbeamter geworden wäre, hätte er vielleicht Gelegenheit gehabt, einige seiner geistigen Tugenden, die er gewiss besaß, nützlich anzuwenden, Karriere zu machen. Was war ein Offizier im Frieden? Was hatte der Held von Solferino selbst im Krieg und durch seine Tat gewonnen? »Dass du nur nicht spielst«, sagte Frau von Tausig. »Du siehst nicht aus wie einer, der Glück im Spiel hat.« Er war gekränkt. Sofort fasste ihn die Begierde zu beweisen, dass er Glück habe, überall. Er begann, geheime Pläne zu brüten, für heute, jetzt, für diese Nacht. Seine Umarmungen waren gleichsam vorläufige Umarmungen, Proben einer Liebe, die er morgen geben wollte, als ein Mann, nicht nur ausgezeichnet, sondern auch mächtig. Er dachte an die Zeit, sah auf die Uhr und überlegte schon eine Ausflucht, um nicht zu spät fortzukommen. Frau Walli schickte ihn selbst weg. »Es wird spät. Du musst gehen. Morgen Vormittag. Morgen Vormittag.« Der Hotelportier nannte einen Spielsaal in der Nähe. Man begrüßte den Leutnant mit geschäftiger Höflichkeit. Er sah ein paar höhere Offiziere und blieb vor ihnen in der vorgeschriebenen Erstarrung stehen. Lässig winkten sie ihm zu, verständnislos starrten sie ihn an, als begriffen sie überhaupt nicht, dass man sie militärisch behandle, als wären sie längst nicht mehr Angehörige der Armee und nur noch nachlässige Träger ihrer Uniformen, und als weckte dieser ahnungslose Neuling in ihnen eine sehr ferne Erinnerung an eine sehr ferne Zeit, in der sie noch Offiziere gewesen waren. Sie befanden sich in einer anderen, vielleicht in einer geheimeren Abteilung ihres Lebens, und nur noch ihre Kleider und Sterne erinnerten an ihr gewöhnliches, alltägliches Leben, das morgen mit dem anbrechenden Tag wieder beginnen würde. Der Leutnant überzählte seine Barschaft, sie betrug 150 Kronen. Er legte, wie er es beim Hauptmann Wagner gesehen hatte, 50 Kronen in die Tasche, den Rest in das Zigarettenetui. Eine Weile saß er an einem der beiden Roulette-Tische, ohne zu setzen. Karten kannte er zu wenig und er wagte sich nicht an sie. Er war ganz ruhig und über seine Ruhe erstaunt. Er sah die roten, weißen, blauen Häufchen der Spielmarken kleiner werden, größer werden, hierhin und dorthin rücken, aber es fiel ihm nicht ein, dass er eigentlich gekommen war, um sie alle an seinen Platz wandern zu sehen. Er entschloss sich, endlich zu setzen, und es war nur wie eine Pflicht. Er gewann. Er setzte die Hälfte des Gewinstes und gewann noch einmal. Er sah nicht nach den Farben und nicht nach den Zahlen. Er setzte, gleichmütig, irgendwohin. Er gewann. Er setzte den ganzen Gewinn. Er gewann zum vierten Mal. Ein Major gab ihm einen Wink. Trotter stand auf. Der Major: »Sie sind zum ersten Mal hier. Sie haben 1000 Kronen gewonnen. Es ist besser, Sie gehen gleich.« »Jawohl, Herr Major«, sagte Trotter und ging gehorsam. Als er die Marken eintauschte, tat es ihm leid, dass er dem Major gehorcht hatte. Er zürnte sich, weil er imstande war, jedem Beliebigen zu gehorchen. Weshalb ließ er sich wegschicken? Und warum hat er nicht mehr den Mut, zurückzukehren? Er ging unzufrieden mit sich und unglücklich über seinen ersten Gewinn. Es war schon spät und so still, dass man die Schritte einzelner Fußgänger aus entfernten Straßen hörte. An dem Streifen des Himmels über der schmalen, von hohen Häusern gesäumten Gasse zwinkerten fremd und friedlich die Sterne. Eine dunkle Gestalt bog um die Ecke und kam dem Leutnant entgegen. Sie schwankte, es war ein Betrunkener ohne Zweifel. Der Leutnant erkannte ihn sofort. Es war der Maler Moser, der seine gewöhnliche Runde durch die nächtlichen Straßen der inneren Stadt machte, mit Mappe und Schlapphut. Er salutierte mit einem Finger und begann, seine Bilder anzubieten. Lauter Mädchen, in allen Positionen. Karl Josef blieb stehen. »Ich heiße Trotter«, sagte der Leutnant. Maler Moser schaute aus blicklosen, gläsernen Augen auf den Leutnant und streckte die Hand aus. Dann brach ein donnerndes Jauchzen aus ihm. Er zog den Leutnant an der Hand, beugte sich ihm entgegen, und so küssten sie sich brüderlich und ausdauernd. »Und was machte dein Vater?« fragte der Professor. »Ist er noch im Amt? Ist er schon Statthalter? Hab nie mehr was von ihm gehört. Vor einiger Zeit habe ich ihn hier getroffen im Volksgarten. Da hat er mir Geld gegeben. Da war er nicht allein. Da war er mit seinem Sohn, dem Bürscher. Aber halt, es bist ja eben du.« »Ja, das war ich damals«, sagte der Leutnant. »Es ist schon lange her, schon sehr, sehr lange her.« Er erinnerte sich an den Schrecken, den er damals gefühlt hatte, beim Anblick der klebrigen und roten Hand auf dem väterlichen Schenkel. »Ich muss Sie um Vergebung bitten, ja, um Vergebung. Ich habe Sie damals miserabel behandelt. Miserabel habe ich Sie behandelt. Vergeben Sie mir, lieber Freund.« »Ja?« »Miserabel«, bestätigte Moos, »aber ich verzeih dir kein Wort mehr davon. Wo wohnst du? Ich will dich begleiten. Hier, meine Adresse. Besuch mich morgen, mein Junge.« Und er gab dem Leutnant eine seiner unmäßigen Geschäftskarten, die er in den Kaffeehäusern zu verteilen pflegte.